sitzt du da mit starrem Blick. Quälst dich herum und gehst gebückt. All diese Fragen und warum gerade ich? Doch war das immer so. Scheiß dich grad komplett zerreißt. Das, was du konntest, das hast du doch gegeben. Du hast diesen Spruch, aber so ist das Leben. Ich weiß genau, wo du gerade bist. Ich kenne dieses Loch und ich weiß, wie tief es ist. Du bist so viel größer, viel besser als du denkst. Weil du, wenn du etwas willst, kein Aufgeben kennst. Dein Herz ist so viel größer als der Schmerz, der dich bedrückt. Steh auf, geh los, fang an und hol dein Leben zurück. Erinnere dich an dich. Erinnere dich an dich. Besser als